Du bist ganz Leben, Jahr um Jahr, daheim und in der Fremde, uns alle führen wunderbar. Zwei unsichtbare Hände, uns alle führen wunderbar. Zwei unsichtbare Hände, sie sorgen für uns Tag für Tag. Sie heben, tragen, führen, wir können sie ja in der Tat in unserem Leben spüren. Wir können sie ja in der Tat in unserem Leben spüren. Sie herzen und sie trösten uns, auch wenn sie manchmal schlagen, wenn Sturm und Leid treffen uns. Dann schützen sie uns, tragen, wenn Sturm und Leid treffen uns. Dann schützen sie uns, tragen. Doch manches Mal, da scheint es uns, wir würden sie vermissen, dann ist die Not nochmal so groß. Und unsere Tränen fließen, dann ist die Not nochmal so groß. Und unsere Tränen fließen. Wenn unsere Worte klingen aus und unser Weg zu Ende, dann tragen uns ins Vaterhaus die unsichtbaren Hände. Dann tragen uns ins Vaterhaus die unsichtbaren Hände. Dort nimmt uns Gott in Liebe auf, ins Leben ohne Ende. Dort sehen wir dann endlich auch die unsichtbaren Hände. Dort sehen wir dann endlich auch die unsichtbaren Hände.